Bitişen. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Mohamed Hamidi. Ich bin auf dieser Station als Assistent als tätig und würde gerne mit Ihnen das Aufnahmegespräch durchführen. Sind Sie damit einverstanden? Ja. Zuerst bitte ich, stelle ich ein paar allgemeine Fragen und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Ist es vor Ihnen in Ordnung? Ist in Ordnung, ja. Danke. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Volker Gottschalk. Volko Gottschalk. Gottschalk. Könnten Sie bitte langsam buchstabieren? Ja, der Vorname Volker mit Ja. Folker, Volker. Ja. Und der Nachname Gottschalk, Gott. Schalk, Gottschalk. Gottschalk. Okay, Herr Gottschalk, wie alt sind Sie? Ich bin 38. Und wann sind Sie genau geboren? Am 12. Mai 1984. Okay, und wie groß sind Sie bitte? Ich bin 1,82 Meter. Und wie viel wiegen Sie? 78 Kilo. 70 Kilo. Okay, Herr Gottschalk, was führt Sie zu uns? Ja, ich habe jetzt schon seit einigen Wochen habe ich jetzt schon viel Durchfall und auch teilweise Bauchschmerzen. Und es ist in den letzten Tagen noch schlimmer geworden. In der letzten Woche ist es noch mehr geworden. Und das macht mir jetzt Sorgen und ich fühle mich auch nicht wohl. Das ist seit eine Woche, ja? Eine Seit Woche. einer Woche ist es schlimmer geworden. Und die Durchfälle und die Bauchschmerzen habe ich jetzt aber schon mindestens seit 6 Wochen. 6 Wochen. Aha, okay. Richtig. Okay. Konnten Sie bitte mehr über die Schmerzen, Bauchschmerzen beschreiben? Zum Beispiel, wo sind die Schmerzen genau? Wie ist die Schmerzen? Wie sind sie Die Schmerzen aufgenommen? sind mehr so in Höhe des Bauchnabels, aber ein bisschen mehr links. Links. Aber oft auch fast im ganzen Bauch, aber mehr so auf der linken Seite. Und die sind meistens ist das so eher so ein dumpfer Schmerz. Aber manchmal ist es auch ja wie so eine Welle. Und sind die Schmerzen langsam oder plötzlich angefangen? Die sind langsam angefangen. Gibt es bestimmte Auslöser für diese Schmerzen? Nein, habe ich bisher nicht beobachtet. Nee. Okay. Gibt es etwas, die Schmerzen vermindert oder verstärkt? Ich habe mal eine Wärmflasche probiert, Ja. und das war, glaube ich, nicht ganz so gut. Also das war danach etwas sch schlechter Schlechter. mit der Wärmflasche, ja. Haben Sie Medikamente gegen diese Schmerzen eingenommen? Nein, habe ich nicht. Oder Durchfall? Nicht. Haben Sie bei anderen Arzt waren oder Besuch? Nein, bis jetzt noch nicht. Ich wollte eigentlich jetzt nächste Woche zu meinem Hausarzt gehen, aber da ist es jetzt schlimmer geworden ist und schlechter, dachte ich, ich gehe jetzt erstmal, komme ich in die Klinik. Ja, okay, ich verstehe. Okay, und Sie haben gesagt, die Schmerzen manchmal dumpf, manchmal wellartig. Ja, Da, ja, das bedeutet, ja. aber meistens sind sie dumpf. Dumpf. Sind sie dauerhaft oder manchmal geht weg? Ja, es gibt manchmal Zeiten, wo die Schmerzen eher nicht so sind, aber so ganz weg sind sie nicht. Okay. Und auf einer Schmerzskala von 1 bis 10, wobei 1 sehr leichten Schmerzen und 10 sehr starken Schmerzen entspricht, wie ist Ihre Schmerzintensität? Ah, ich würde sagen 4. 4. Okay. Okay, jetzt wir kommen über vor Durchfall. Wie viel Mal haben Sie pro Tag? Ach so, 4 bis 6 Mal. Und gibt es Blut im Stuhlgang oder keine Blut, ohne Blut? Ja, manchmal, glaube ich, ist da etwas Blut auch dabei und es ist viel Schleim. Schleim und Blut. Und gibt es Veränderung in die Farbe, zum Beispiel dunkle oder helle? Der Stuhlgang ist meist eher ein bisschen dunkel. Dunkel. Okay. Und fühlen Sie besser nach dem Stuhlgang? Wie bitte? Fühlen Sie sich besser, Verbesserung nach dem Stuhlgang oder Nein, besser? nee, nee, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Kein Okay. Unterschied. Okay. Haben Sie Übelkeit oder Erbrechen? Nein, direkt nicht. Erbrechen nicht, Übelkeit nicht, aber ich habe nicht mehr so gut Appetit. Ich fühle mich eher auch ein bisschen schlapp. So. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Nein. Haben Sie Fieber und Ja, oder Schüttelfrost? ich habe etwas Temperatur hin und wieder jetzt gemessen. Das ist so zwischen 37,5 und 38,5. Normalerweise ist das niedriger bei mir. Ich habe nicht gehört, genau, wo sind Sie gemessen? Im Mund habe ich gemessen. Mund. Mund. Wann war das letzte Mal? Gestern Abend. Okay. Haben Sie Nachtschweiß oder Kaltschweiß? Nein. Nö. Okay. Sie haben gesagt, Sie haben Schlafstörungen, richtig? Ich habe gehört, oder? Schlafstörungen haben Sie? Schlafstörung nicht unbedingt. Ich wache manchmal auf in der Nacht, dann muss ich auch auf Toilette wegen Stuhlgang und manchmal eben auch wegen der Bauchschmerzen kann ich nicht so gut schlafen. Mhm. Okay. Haben Sie bemerkt in letzter Zeit Ihre Gewicht verändert, zum Beispiel Abnahme oder Zunahme? Gewichtsabnahme. Ja, so innerhalb der letzten 4 Wochen, glaube ich, habe ich so fast 3 Kilo Gewicht verloren. Mhm. In 3, 4 Wochen haben Sie Vier gesagt? Wochen. Ja, Vier Wochen. 4 Wochen. Okay. Okay, haben Sie Probleme in Haben Sie Atemnot oder Husten? Nein, habe ich nicht. Herzrasen? Mein Puls geht vielleicht etwas schneller, aber Herzrasen habe ich nicht. Okay. Herr Gottschalk, haben Sie Vorerkrankungen oder leiden Sie an chronischen Erkrankungen, zum Beispiel Bluthochdruck, Herzinfarkt? Nö, nee, eigentlich nicht. Nö. Nee. Also was habe ich nicht. Ich habe mich bisher eigentlich auch immer ganz wohl gefühlt. Aber wie gesagt, die letzten 6 Wochen mit dem Durchfall und so, aber sonst ging es immer ganz gut. Ich konnte auch Sport machen. Da habe ich jetzt aber nicht mehr so große Lust zu, weil ich doch ein bisschen schlapp bin und müde bin. Ja, ich verstehe. Ich habe gefragt, ob etwas verschlimmert oder vermindert die Beschwerden. Sie haben gesagt, nein. Ja? Mit Wärmflasche. Ich habe gesagt, als ich die mit der Wärmflasche auf dem Bauch, wurde es etwas schlechter. Schlechter. Aber ich meine, Essen oder. Nein, da sehe ich keinen Unterschied, keinen Einfluss. Nee. Okay. Ja, ich verstehe. Okay. Und wurden Sie schon einmal operiert? Ja, als Kind zweimal, einmal am Blinddarm und einmal am Leistenbruch. Zweite Operation, welche war? Am Leistenbruch, an der Leiste. Leistenbruch. Ah, Leistenbruch. Ja, okay. Ja. Wann war das, Leistenbruch? Oh, das weiß ich nicht mehr genau. Blinddarm war vielleicht mit 8 Jahren und Leistenbruch vielleicht mit 11. Okay. Okay. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente? Nein, ich nehme keine regelmäßigen Medikamente. Okay. Sind Sie vollständig geimpft? Ja, ich habe so die normalen Impfungen. Ja. Ja, und gegen Corona auch? Ja, dreimal. Dreimal. Okay, gut. Treiben Sie regelmäßig Sport? Ja, ich spiele zweimal in der Woche Tischtennis. Gut, sehr gut. Waren Sie in letzter Zeit im Ausland? Nein, ich war vor 2 Jahren mal in Italien für eine Woche, aber das ist schon 2 Jahre her. Okay. Sonst war ich nicht im Ausland. Ja, ich verstehe. Herr Gottschalk, leiden Ihre Eltern an chronischen Erkrankungen? Mein Vater, der ist 68, der hatte einen Herzinfarkt vor 10 Jahren. Aber das hat er gut überstanden. Er hat auch einen hohen Blutdruck und hat auch erhöhtes Cholesterin. Da nimmt er Medikamente gegen und sagt, er ist jetzt damit ganz gut eingestellt. Mehr weiß ich nicht. Meine Mutter, die ist 67 Jahre alt, die hat eine Arthrose in der Hüfte und einen Alterszucker. Und dann habe ich noch einen Bruder, der ist 40 Jahre alt, der hat Asthma. Welche Mutter hat Zuckerkrankheit? Wissen Sie, welche Typ? 1 oder 2? Man sagt, es wäre Alterszucker. Alterszucker, okay. Alterszucker. Okay. Sind Sie verheiratet, Herr Gottschalk? Ja, ich wohne mit meiner Frau zusammen, ja. Haben Sie Kinder? Ja, eine Tochter, die ist 12 Jahre alt und die ist gesund. Und leben Sie alle zusammen, ja? Ja. Okay, was sind Sie vom Beruf? Lehrer. Bestimmt, Sie haben Stress bei Arbeit, oder? Ja, zurzeit ist die Arbeit sehr anstrengend. Herr Gottschalk, rauchen Sie? Ich habe geraucht bis vor 5 Jahren. Da habe ich 15 Jahre, circa 15 Jahre habe ich geraucht, 20 Zigaretten am Tag. Und vor 5 Jahren habe ich aufgehört. Vor 5 Jahren haben Ja. Sie aufgehört und ich habe nicht gut gehört. Wie lange Zeit haben Sie geraucht? Circa 15 Fünf. Jahre habe ich geraucht und ungefähr eine Schachtel pro Tag. Eine Schachtel, okay. Und trinken Sie Alkohol? Ja, ich trinke Bier, aber keinen Schnaps oder kein Wein. Ich trinke Bier, aber so circa in der Woche so 3 Flaschen, aber mehr nicht. 3 Flaschen Bier pro Woche, ja. Pro Woche. Okay. Herr Gottschalk, bitte nehmen Sie diese Frage nicht persönlich. Das ist eine Routinefrage. Haben Sie Kontakt mit Drogen? Nein, habe ich noch nie gehabt. Ja, sehr gut. Okay, ich habe die wichtige Fragen gestellt. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie etwas hinzufügen? Noch andere Ich Informationen? hab noch beobachtet, in den letzten Tagen habe ich häufiger auch so Gelenkschmerzen im Knie, im linken Knie und im Fuß, im Sprunggelenk. Das ist auch, glaube ich, ein bisschen dicker geworden. Kniegelenke, ja? Dann sagt meine Frau, ist mein linkes Auge gerötet. Und da muss ich nächste Woche zum Augenarzt. Ja, Kniegelenk und Fußgelenk, ja? Ja, links. Linkes Kniegelenk und linkes Fuß unten Sprunggelenk und auch das linke Auge. Das ist Und linke Auge. gerötet und irgendwie so empfindlich. Und ich habe schon einen Termin beim Augenarzt. Jetzt in 3 Tagen soll ich da hinkommen. Ja, ich verstehe. Okay, ja. Ja, okay. Ja, okay. Haben Sie eine Frage an mich? Ja, was habe ich? Naja, bestimmte Diagnose, ich kann nicht sagen, ich kann nicht jetzt sagen, wir brauchen noch andere Untersuchungen und körperliche Untersuchungen und danach wir können eine bestimmte Diagnose stellen. Aber ich kann sagen, dass Sie eine enterologische Erkrankung haben. Wahrscheinlich so genannt Morbus Crohn vielleicht oder Kolonentzündung. Ja. Kolonentzündung. Ja, aber das ist eine verdachte Diagnose, Okay. nicht bestimmte Diagnose. Nach Okay. dem Kolbischen Untersuchung und weiteren Untersuchungen, wir können darüber noch einmal reden. Okay. Gut, so machen wir es. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Also ich denke, die Allergien und Vorerkrankungen fehlt noch, oder? Haben Sie schon gestellt? Vorerkrankungen, ich habe gefragt, ja, aber Allergien ja nicht. Allergie habe ich nicht. Keine Allergie. Ein paar Fragen. Sind die Schmerzen, strahlen die Schmerzen in eine bestimmte Region aus? Nein, die sind mehr so immer so im Bauch. Und ich habe schon gesagt, mehr so auf der linken Seite im Bauch. Ähnliche Beschwerden, haben Sie ähnliche Beschwerden vor ein Vorher Jahr? schon? Nein, leider Ähnliche nicht. Beschwerden, diese Durchfall und Bauchschmerzen. Ob ich ähnliche Beschwerden habe oder Ja, ähnliche Beschwerden haben Sie? ob ich die schon mal gehabt habe? Nein, vor ein Jahre, vor 5 Jahre. Nee, das Ganze ist so seit 6 Wochen. Sechs Da hat das Wochen. angefangen, vor 6 Wochen. Vorher hatte ich das nicht. Haben Sie bemerkt, Ihre Mundhöhle etwas Änderungen? Der Mundhöhle? Nein, habe ich nicht bemerkt. Aft zum Beispiel, oder Nein, habe ich nicht bemerkt. haben Sie bemerkt, Ihre Haut etwas Veränderungen? Nee, bis jetzt nicht. Ist mir das nicht aufgefallen. Nee. Auch ich habe eine Frage. Haben Sie bemerkt in der Haut Veränderung? Ich In habe der gefragt. Mundflanke? Ja, Ja. habe ich nicht bemerkt. Nein. Wie viel am Tag müssen Sie Toilette gehen für Durchfall? Ja, der Kollege hatte schon gefragt, ich so 4 bis 6 Mal im Schnitt. Auch, es war auch schon mal mehr, aber meistens so 4 bis 6 Mal. Dankeschön. Können wir als das Gespräch anfangen, Mohammed? Bitte, ich bitte Ihnen nur 2, 3 Minuten. Ich möchte medizinische Begriffe schreiben. Alles klar, alles Ja, klar. danke, vielen Dank. Dann hole ich mir noch einen Tee. Ja. Guten Abend. Guten Abend, Herr Oberarzt. Guten Abend. Ich würde Ihnen gerne die neuen Patienten vorstellen. Haben Sie kurz Zeit für mich? Ja, habe ich. Danke. Er heißt Volker Gottschalk. Er ist 38 Jahre alt und zwar geboren am 12. Mai 1984. Ja. Er ist 1,82 Meter groß und wiegt 78 Kilogramm. Der Patient hat bei uns heute wegen seit ungefähr 6 Wochen Diarrhoe und Bauchschmerzen vorgestellt. Die Schmerzen, der Patient hat, der Patient berichtete, dass die Schmerzen im ganzen Bauch und insbesondere im linken unteren Bauch besteht. Außerdem klagte er, dass die Schmerzen dumpf und wellartige sind. Wellenförmig, ja. Ja. Die Schmerzen sind langsam aufgetreten, ohne bestimmte Auslöser. Die Schmerzintensität entspricht 4 von 10 auf der Schmerzskala. Okay. Bei Wallfläche sind die Schmerzen stärker geworden. Wobei sind die Schmerzen stärker geworden? Wobei? Wallfläche, Ach, bei Fläche. Wärmflasche. Ja, Ja. Wärmeexposition oder Wärmeexposition. Wärme wurde nicht gut toleriert. Ja, Ja. okay. Die Schmerzen haben keine Ausstrahlung. Okay. Ja. Letzte Woche sind die Schmerzen stärker geworden. Welcher Ja. Art sind die Durchfälle? Kann der Patient die Durchfälle beschreiben? Ja, okay. Die Diarrhoe hat der Patient auch seit 6 Wochen. Er hat 4 bis 6 Mal täglich. mit Blut und Schleim. Mhm. Die Farbe ist ein bisschen dunkel, aber ich weiß nicht, ob man Melena sagen kann. Okay. Ja, die Frage nach Nausea und Übelkeit. Ja. Die Frage nach Nausea und Emesis wurden verneint. Die vegetative Anamnese ergab Insomnie. Ja, und der Patient klagt die vegetative Anamnese war unauffällig bis auf Insomnie. Der Patient berichtete über febrisch Gefühl, die Temperatur war gemessen per OS. Sie war 37,5 bis 38,5. Ja, der Patient berichtet teilweise über febrile Temperaturen bis 38,5 per OS gemessen. Per OS gemessen, ja. Okay. Der Patient. Letztes Mal war gestern gemessen, gestern Abend gemessen. Was macht das Gewicht? Der Patient berichtete, dass er ungefähr 3 Kilogramm in Zeitraum 4 Wochen abgenommen. Gibt es andere klinische Erscheinungen, Beschwerden beim Patienten? Ja, Schlafstörungen wegen Diarrhoe. Ja. Ja, das ist gut. Die Frage nach Atemnot, Husten wurde verneint, aber er hat ein bisschen Puls, Herzpuls schneller. Ja, hat der Patient sonst noch Beschwerden im Bereich der Extremitäten? Ja, ich komme zu orthopädische Pathologen. Ja. Der Patient gab an, dass er in letzter Woche hat Arthralgie in linke Knie. Ja. Der linken Fußgelenk. Auch klagte er über Konjunktivitis. Über Konjunktivitis? Konjunktivitis. Ja, oder Augenreizerscheinungen am linken Auge. Ein ophthalmologischer Termin steht noch aus. Ja. Ja? Aber das ist, ja. Okay. Das kann sein Konjunktivitis, ja, oder? Kann sein. Es kann aber auch eine noch keine der bestimmte Diagnose. Eine kompliziertere Augen. Ja, noch keine, ja, genau. Ja, okay. Die Frage nach Vorerkrankungen wurde verneint. Beim Patienten wurde eine Appendektomie mit 8 Jahren alt durchgeführt. So wie ja, im Alter von 8 Jahren durchgeführt, ja. Ja, so wie eine inguinale Hernie mit 11 Jahre alt. Ja, eine Herniotomie. Herniotomie, ja. Inguinale Herniotomie. Eine Herniotomie im Alter von 11 Jahren, okay. Ja, die Allergien und Unverträglichkeit sind nicht bekannt. Der Patient nimmt keine regelmäßig Medikamente. Okay. Der Impfstatus ist vollständig. Er ist 3-mal gegen Covid-19 geimpft. Er treibt regelmäßig Sport. Der Patient zurzeit raucht nicht. Der Patient raucht nicht zurzeit. Aber vor 5 Jahren hat er geraucht, ungefähr 15 Jahre. Vor 15 Jahren ungefähr eine Einpackung täglich. Das entspricht 15 Papier. Man kann sagen, der Patient hat bis vor 5 Jahren einen Nikotinabusus über 15 Package Years gehabt oder betrieben. Ja? Ja, okay. Er bringt Bier, maximal drei Flaschen Bier pro Woche. Okay. Die Frage nach Drogenkonsum wurde verneint. Gibt es Auffälligkeiten in der Familienanamnese? Ja, die Familienanamnese ergab ein Herzinfarkt bei dem Vater vor 10 Jahren, auch sowie eine arterielle Hypertonie und Hypercholesterinämie. Okay. Bei der Mutter, die 67 Jahre alt ist, hat Coxarthrose, auch Diabetes mellitus. Ja. Der Patient hat einen Bruder, der an Asthma bronchialis leidet. Okay, ja gut, dann denke ich, haben wir jetzt ja die wesentlichen Dinge, haben Sie uns jetzt ja geschildert. Was ist Ihre Verdachtsdiagnose? Meine Verdachtsdiagnose Morbus Crohn. Morbus Crohn, ja. Was käme noch in Betracht? Als Differentialdiagnose kommen Colitis ulcerosa in Betracht oder Gastroenteritis. Gastroenteritis über 6 Wochen ist schon, ist eher chronische, vielleicht chronische, ja. Aber ich würde sagen, aufgrund der blutig-schleimigen Diarrhöen kommt sicherlich eine Colitis ulcerosa bzw. Morbus Crohn in Betracht. Ja, kann also, sein auch TB-Enteritis. Genau. Ja, gibt es sicherlich auch. Kann man auch. Es gibt eine ganze Menge, glaube ich, an Erkrankungen. Aber vom Alter her kann man durchaus eine Colitis ulcerosa auch mit in Betracht ziehen. Und das muss jetzt einfach in der diagnostischen Schiene abgeklärt werden. Wie würden Sie jetzt vorgehen, diagnostisch? Körperliche Untersuchung. Ja. Ja, und Laboruntersuchung. Okay. Ja, kleines und großes Blutbild. Entzündungsparameter. Auch sicherlich auch mikrobiologische Diagnostik des Stuhls. Mikrobiologische, ja. Und auch operative Diagnose. Erste Schnitt Ultraschall, Sonographie des Abdomens. Ja, und eventuell bei gegebenenfalls Koloskopie oder Oesophagogastroduodenoskopie. Ja, gut. Ja, ich würde sagen, so kann man das machen. Und ja, mit gegebenenfalls Biopsie. Genau, das wäre im Rahmen vielleicht einer endoskopischen Untersuchung, dann würde das dann dementsprechend anstehen. Ne? Ja, genau. Ja, ein Patient scheint Kreislauf stabil zu sein. Zumindest haben Sie nichts Auffälliges geschildert. Und er hat subfebrile bis febrile Temperaturen, wird wahrscheinlich Entzündungszeichen aufweisen im Blut, aber das muss jetzt die weitere Diagnostik zeigen. Na? Ja, und dann auf jeden Fall symptomatische Behandlung vor Gelenkschmerzen und vor Fieber. Wäre ich jetzt aber vorsichtig bei den Gelenkbeschwerden. Wir wissen noch nicht, was für eine eventuelle Darmerkrankung da ist, entzündlich. Da sollte man ja mit zum Beispiel entzündungshemmenden Medikamenten Richtung, sage ich mal, Ibuprofen, Diclofenac oder so etwas, doch im Augenblick werde ich etwas vorsichtig sein, sondern versuchen, ja, mal, wie ausgeprägt diese Beschwerden sind. Der Patient schildert das, dass er Gelenkbeschwerden hat, aber das müssen Sie bei der körperlichen Untersuchung dann auch sehen. Ist es eine hochakute Entzündung oder ist ein Gelenkerguss oder was auch immer dabei? Aber da wäre ich jetzt im Augenblick mit Analgetika im Augenblick bei der Situation noch zurückhaltend oder defensiv. Ja. Okay. Ja, und sollte sich die Verdachtsdiagnose Morbus Crohn bestätigen, empfehle ich systematische Hydrocortison. Gut, das wäre jetzt, jetzt wären wir schon so in einem Fachgespräch. Ja. Der inneren Medizin, aber ja, das würde jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit führen. Wichtig ist, denke ich, dass Sie jetzt erstmal das Anamnesegespräch gemacht haben, dass Sie dem Oberarzt sozusagen das medizinisch vorgestellt haben. Und ich finde, das haben Sie systematisch gemacht. Vergessen haben Sie, deswegen habe ich als Patient nochmal gesagt, mir tun jetzt auch in letzter Zeit die Gelenke weh und das Auge ist gereizt. Da hätten Sie vielleicht vorher fragen sollen, was haben Sie noch für Beschwerden? Haben Sie noch andere Beschwerden? So, jetzt gut. Das wäre hilfreich gewesen, aber als Patient habe ich das jetzt so dazu gesagt. Aber ansonsten haben Sie die medizinischen Fachbegriffe, denke ich, gut gebracht. Denken Sie dran, dass Sie nicht sagen, der Patient berichtet über Fieber, sondern dann würde ich sagen, er berichtet über febrile Temperaturen zumindest zwischen bis 38,5. So, das war aber jetzt das Einzige, sonst haben Sie sehr gut die medizinischen Fachbegriffe sozusagen umgesetzt in das Arztgespräch. Ja. Ja, aus meiner Sicht würde ich sonst sagen, gibt es Ergänzungen? Und Grammatikknassel habe ich viele. Wir hatten ja gestern schon kurz darüber gesprochen. Der einleitende Satz, bin ich nach wie vor ein Freund, den einfach zu machen. Also, dass Sie dann lieber sagen, Herr Gottschalk stellt sich heute in der Notaufnahme mit seit 6 Wochen bestehenden Durchfällen und Bauchschmerzen vor. Punkt. Nicht noch längere Sätze machen, weil das ist lieber kurz und knapp und dann kommt der nächste Satz, weil sonst können Sie Probleme kriegen mit der Formulierung oder mit der Grammatik. Ja. Das ist einfach ein Ratschlag. Ne? Darauf achten, lieber einen kurzen Satz machen. Der Patient stellt sich mit Diarrhoe und rezidivierenden Bauchschmerzen, die seit 6 Wochen bestehen, vor. Und diese Beschwerden haben sich in den letzten 7 Tagen akzentuiert oder verschlimmert. So. Das glaube ich für Sie einfacher oder risikoloser. Ja, richtig.